Fünftens, Transparenz. Falls eine Blockchain mit einem Algorithmus kreiert worden ist, welcher eine transparente Update-Übersicht zulässt, erlaubt sie die volle Transparenz. Man muss nicht mehr der Aussage einer Firma oder einer Auditgesellschaft vertrauen, sondern jeder kann sich selbst davon überzeugen, dass das, was behauptet wird, auch wirklich wahr ist. Spenden, Wahlen, Steuern, Firmenaudits und vieles mehr können durch diesen Vorteil komplett revolutioniert werden.